Einheit 3. B. Übung 2b. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserer Reihe Arbeit in Deutschland haben wir in der letzten Woche in der Frankfurter Innenstadt ein paar Passantinnen und Passanten zu ihren Arbeitszeiten gefragt. Hier einige Antworten. Sebastian Marx hat uns Folgendes erzählt. Ich bin Produktionshelfer in einer Fabrik, die Mikrochips herstellt. Ich arbeite in der Nachtschicht von 22 bis 6 Uhr am Morgen. 5 Tage pro Woche, immer montags bis freitags. Der Vorteil ist, dass ich für die Nachtarbeit mehr Geld bekomme, aber ich bin fast immer müde und ich glaube nicht, dass es gut für meine Gesundheit ist, wenn ich immer nur nachts arbeite. Ich bin froh, dass bald Weihnachten ist. Dann hat die Firma 3 Wochen geschlossen und ich kann endlich mal richtig ausschlafen. Frau Wagner antwortete: Ich arbeite als Bürokauffrau in einer Import- und Exportfirma. Montags bis freitags am Nachmittag, insgesamt 20 Stunden pro Woche. Die Arbeit gefällt mir, aber ich würde gern mehr arbeiten, weil ich immer zu wenig Geld habe. Im Moment geht das nicht, denn die Firma hat nicht genug Aufträge. Mein Chef hat mir aber versprochen, dass ich sofort eine Vollzeitstelle bekomme, wenn das möglich ist. Herr Borsim meinte zu dem Thema: Ich arbeite in einem kleinen Geschäft im Stadtzentrum. Dort verkaufe ich unter anderem Zeitungen, aber auch Tabak und Zigaretten, sowie Fahrkarten für Busse und Straßenbahnen. Ich arbeite auch am Wochenende und mache oft Überstunden. Ich arbeite sehr unregelmäßig, manchmal nur 5 Stunden am Tag, manchmal 10. Für die Überstunden bekomme ich an anderen Tagen frei. Das ist gut, denn für mich ist Freizeit sehr wichtig.